Questcast. Satuaria nimmt, Satuaria gibt. Hallihallo und herzlich willkommen zur vermutlich finalen Questcast-Aufnahme. Mal wieder mit dabei sind die Olga, die Nina und die Aileen. Hallo, ihr drei. Oh, hi. Hallo, hi. Ja, hoffentlich finale Aufnahme, aber ich hoffe jetzt, dass wir das so in einem Stückchen elegant durchgespielt bekommen. Ihr seid ja auch Dürfen schon... Dürfen Sie aber loswerden? Nee, ganz im Gegenteil. Ich schreibe ja immer Abenteuer... Nein, das darf ich noch nicht sagen. Nee, aber wir nehmen uns heute, denke ich mal, ein bisschen Zeit, damit das auch, damit wir einen ordentlichen Cutter hinbekommen. Und ja, ich habe alles schon mal wieder auf den Stand gebracht. Wir wissen noch so ungefähr, wo wir waren, wer wir sind und wie wir heißen. Und lasst uns noch mal ganz kurz rekapitulieren. Ihr wolltet ja gerne eigentlich eure Mutter retten und dafür habt ihr eine quasi Einkaufsliste bekommen. Und was habt ihr denn von der Einkaufsliste inzwischen zusammengesammelt? Wirklich? Das? Oh Gott. Ist das ein Test? Oh Mann, warte. Alles außer Trashbart. Der fehlt uns nämlich noch. Ja, und den versuchen wir nämlich jetzt zu bekommen. Richtig. Okay, ich lasse das so stehen. Wisselkraut? Wir sind hier wegen Trashbart. Ja. Genau, wir sind da wegen dem Trashbart. Oder waren wir hier wegen dem Eugenwurz? Nein, haben Eugen. Naja, nee, also eigentlich, also streng genommen fehlt euch eigentlich noch ein Rehauge. Das letzte hat dann, meine ich, die Katze irgendwo hin erbrochen. Gespien. aber euch eigentlich fehlt noch eins. Aber okay. Vielleicht finden wir noch eins bei einem Goblin. Liegt halt eins herum. Ja, Müllberg. Super eklig. Ja, gut, Olga. Was? Beschwer dich bei meiner Katze. Ich habe zwei gesagt. Zwei. Vielleicht kommt nachher noch eine woanders. Eins ich finde, wir können einfach das Rezept halbieren. Ja, warum nicht? Warum eigentlich so große Mengen kochen? Ja. Ihr wisst ja auch gar nicht, was das Rezept nach wie vor bewirken soll. Also vielleicht ist ein halber Effekt ja sogar gut. Ja. Also ja. Es ist homöopathisch. Naja, also man kann solche Sachen ja auch immer halbieren. Ja, das mache ich ja auch, wenn ich einen kleinen Kuchen backen will. Richtig, dann macht man ein bisschen weniger. Ja. Mutter war auch nicht so groß, also braucht man Mutter viel zum Wiederbeleben. Mutter sah jetzt auch nicht so tot aus. Eben, richtig. Außerdem hält sie sich immer noch ganz wacker, gerade. Ja. Also, davon gehen wir aus. Halber Trank ist okay. In Ordnung. Wir können einfach 5/6-Trank machen. Okay, wir machen das mal so. Wir waren wo ist denn eigentlich mein Kater? Vielleicht Katze, oder? Ja, stimmt, Katze. Wo ist meine Katze? Ja, wo vielleicht sind eure Tiere? Grade, ich weiß nicht. Also vielleicht sucht sie ja gerade weiter nach Rehaugen. Sie hat eine Aufgabe. Der Rabe sitzt draußen. Das weiß ich noch. Ich habe Hilti dabei. Du bist so klein wie eine Schlange. Ich wollte Kette sagen, aber Schlange auch gut. Schlange, ja. Kleine Schlange. Ja. Eine Made ist es nicht. Also meine Katze habe ich schon lange nicht mehr gesehen, deswegen vielleicht kommen sie ja doch irgendwann überraschend mit einem Rehauge. Dass sie irgendwie aus einem Reh gerissen hat im Wald, während wir in der Höhle unterwegs waren. Aus Langeweile. Ja, ich gebe dir nur Inspiration. Sich noch mal kurz vielleicht lag da einfach ein cooles Reh. Gut, ihr drei habt euch ja in die Höhle gemacht und habt versucht, euren Mageninhalt bei euch zu behalten, nachdem das so gerochen hat bei den Goblins so komisch. Und Gudin, wo es auch irgendwie so Fersengeld gegeben hat, ist alles ein bisschen komischer. Und ihr habt das Ende der Höhle angesteuert, wo es ja schon ein bisschen schmucker ist und auch besser riecht. Und ich will nicht sagen schön aussieht, aber annehmbarer. Und in einer der zwischen den verschiedenen wohl gestohlenen Waren, weil Goblins sind ja zwar Kulturvölker im weitesten Sinne, allerdings können die jetzt nicht irgendwie da die krassen Sachen herstellen. Also werden sie vermutlich mal Dinge auf dem Weg gefunden haben, die bei der Chefin liegen. Und sie sitzt halt so in einem Halbdunkel. Wie schon erwähnt, ist sie angemalt, ist mit Federn geschmückt, mit mehreren von unterschiedlichen Vögeln, soweit ihr das so aus dem Halbdunkeln sehen könnt. Und sie sitzt da noch relativ regungslos. Hat euch bemerkt, wie ihr da reingekommen seid? Gut, und, gut, dass sie das bemerkt hat. Und sitzt da halt. Neben sich hat sie eine so eine Keule. Und ja, es steht da an dem Eingang. Und was wollt ihr tun? Ich gehe voran. Wir wollen ja mit ihr reden. Ich weiß nicht, wie weit wir laufen müssen, aber... Ach, das sind so 10. Also das ist schon die größte Kammer. Und wenn du die durchschreiten müsstest, wären das vielleicht 8 Meter. Sowas, ja, damit du das so... Dass man so auf entspannte Gesprächsreichweite kommt. Ne? Und während ich dann schon mal laufe, mache ich uns schon mal bemerkbar. Ich habe meinen Drack. Gulinburg hat uns angekündigt. Wir laufen hinterher. Ja. Sie hebt eine Hand. Und in einem feinsten Gareti, als ob sie nie was anderes gesprochen hätte, antwortet sie euch, was allerdings das Zuhören erschwert, ist, dass sie wohl nicht wirklich die Zähne auseinander bekommt. Und ja, sie spricht sogar wirklich so, vielleicht so ein bisschen wie Mirella, kriegt die Zähne nicht auseinander und meint: Ich den Drachschlag! Stielein! Und dann bleiben wir mal stehen. Gut, dass ihr sie verstanden habt. Ich habe nichts mehr, falls ihr etwas haben wollt. Abenteurer können hier nichts mehr rausziehen. Aus dieser Höhle. Was hat sie gesagt? Drack, ich bin Miri. Und wir sind nicht hier, um was mitzunehmen. Wir sind hier zum Tauchen. Sie senkt die Hand. Und steht von ihrem Schafsfellthron auf, streckt sich etwas, es knacken so ein paar Knochen bei ihr. Und statt irgendwie näher zu kommen oder dergleichen, greift sie in eine Schale neben sich, beäugt euch weiter und ohne zu gucken, steckt sie sich so kleine Tierköpfe oder sowas in den Mund von Ungeziefer oder sowas und isst sie knackend. Die snackt erst groß. Sehr sympathisch, dass sie snackt, ja. Kann man verstehen. Ich habe meinen Drack. Ja. Was wollt ihr, wenn ihr nicht mich berauben wollt? Bist du denn interessiert an einem Tausch? Wir wollen handeln. Ihr seid keine Abenteurer? Nein, wir sind abenteuerlich. Wir sind nur ein paar ganz liebe Dorfmädels. Händler. Du bist doch Händlerin. Ich bin Händlerin. Ich bin Händlerin. Händlerin bin ich. Und wir haben viele Waren dabei, die wir tauschen könnten gegen gegen Kräuter. Ja. Wir wollen Kräuter tauschen. Ja. Sie winkt euch etwas näher in einer beiläufigen Geste. Ja, wir gehen jetzt auf diese besagte, entspannte Sprechreichweite. Ja. Damit wir nicht mehr schreien müssen. Sie, wenn ihr etwas vortretet, nimmt sie sich ihre geschnitzte Knochenkeule, zieht sie ohne größere Anstrengung einfach hinter sich her und setzt an, wohl euch zu umkreisen. In einem langsamen, also in einem gemächlichen Schritt und wohl um euch von allen Seiten zu mustern oder um hinter euch zu kommen. Also sie setzt sozusagen einen Kreis an, um euch einmal zu umkreisen. Ich drehe mich mit, während sie... Ja, also ich werde ihr nicht den Rücken zukehren, sondern schön wenn wir so mit dem Rücken zueinander stehen. Ja, wir drehen uns so langsam mit. Wir lassen sie nicht aus den Augen, besonders wenn sie bewaffnet ist. Ja, wir haben unsere Besen dabei. Sie meint dann, nicht umdrehen, ich will euch sehen. Also bleibe ich stehen und halt mich an meinem Besen fest. Also einer bleibt stehen und die anderen drehen sich mit und dann wechseln wir einfach. Ja, das ist eine gute Idee. Ich bleibe als Erste stehen. Wir drehen uns. Sie zieht weiter die Keule hinter sich her, die ein schleifendes Geräusch durch Sand und Heu und Stroh. Das Geräusch zieht sich quasi mit ihrer Spur nach. Sie macht währenddessen keine Anstalten, euch irgendwie anzugreifen. Gut. Sie will euch nur von allen Seiten mal gesehen haben, mustert euch eindringlich. Vollzieht dann ihren Kreis und steht dann wieder vor euch, legt den Kopf etwas schief und fragt euch dann eindringlich erneut, also wo sie vorher schon gefragt hat, so, also dachte ihr seid Abenteurer, fragt sie jetzt eindringlich, was seid ihr? Händler. Ein Charakter. Was? Wanda ist Händlerin. Ja. Und ich mache mit Kräutern. Also ich kann auch gut Kräuter und Tränke. Und Rina ist für die Verhandlung da. Danke. Und sie streckt ihre Keule gen Mirella. Und meint dann zu dir, Schauberin? Nee. Seid Schauberin. Nee. Nein. Nee, keine Schauberin. Kräuterfrau. Kräuterfrau. Kräuterwissend. Kneift abwechselnd links und rechts das Auge zu. Kräuterkundig. Kräutertante. Ich habe es schon verstanden, ich bin nicht blöd. Ich glaube euch nur nicht. Was wollt ihr denn hier? Ich verstehe es nicht. Tauschen wollen wir, weil wir gehört haben, dass du Kräuter hast, die uns interessieren. Und wir haben ganz viele tolle Sachen, die dich interessieren können. Was soll ich denn bitte haben? Hey, Kerzen. Ich ziehe die Kerzen raus und halte die Kerzen entgegen. Und vielleicht zittern meine Hände ein bisschen. Was soll ich denn damit? Das sind Kerzen! Ach, verdammt. Ich hole meinen Schal raus und sage, ich denke, dass dir dieser Seidenschal vorzüglich stehen wird. Das passt auch gut zu den Federn, die du umhast. Die sind wunderschön übrigens. Und farblich passt er auch genau. Ich glaube, ihr denkt wirklich, ich bin dumm. Aber ihr seid dumm. Habt ihr euch mal umgesehen? Habt ihr euch draußen mal umgesehen? Ja. Und was fällt euch auf? Hier drin ist viel schöner als da draußen. Sie hebt die Hände so nach dem Motto, ja, und? Wir hätten Seife dabei. Ihr glaubt also, mit den vier Stinkpilzen draußen und dem ganzen Unterrad reicht ein bisschen Seife? Wir können auch ganz viel Seife dir geben. Ist nicht eine von uns eine Seifensiederin? Ja, ich mache auch Seifen. Wer von euch ist die Schlauste? Sie lässt wieder die Keule etwas zu euch so zeigenmäßig. Ich nehme also mein Klugheitswert ist bei 8. Also wir haben Klugheit 12. Ihr seid beide gleich klug. Nein, wer glaubt dir, ist die Schlauste, ist ja die Frage. Ich zeige auf Miranda. Ich bin nur die Schönste, aber bei der Klugheit musst du mit den anderen beiden reden. Wieder zeige ich auf Miranda. Also, krack. Pass auf, ich habe noch ein paar Tränke dabei und Seife natürlich auch. Und noch ein paar andere Kräuter. Und vielleicht kommen wir ja einfach ins Geschäft. Hattest du ihren Namen gesagt? Ja. Mirella, du bist die Schlauste. Sag mir, was hier das Problem ist. Du hast keine Goblins noch? Ja. Da waren ja nur 3 Goblins, die draußen. Ja. Du hast ja recht. Ja. Sie ist wirklich die Schlauste. Sie deutet dann auf einen, wieder mit der Keule, anscheinend zeigt sie alles mit der Keule, zeigt auf einen halboffenen Sack, einen Leinsack. Und ihr seht dort nur durch die blöden Lichtverhältnisse, aber da ist wohl etwas drin, etwas, was grünlich vielleicht ist. Und zeigt dann wieder auf die Keule und euch, auf euch und meint: Wir haben Trishbart gekauft, ertauscht. Und jetzt sind diese Fallplätze zu nichts mehr zu gebrauchen oder abgehauen. Das ist das Problem. Unser Stamm war mal der stärkste in der ganzen Umgebung. Aber jetzt habe ich nur noch stinkende Rotpilze zur Taugenichtse. Ich bin Chefin von nichts, von Stinkpatzen. Also gegen das Stinken können wir ja was machen. Wir haben ja Seife dabei. Ja, ja, aber die liegen auch sonst nur rum. Also vielleicht braucht es ein bisschen was Belebendes. Also es gibt ja auch Tränke, die wach machen. Und fleißig. Und dann sind sie fleißig, wenn sie wach sind, bestimmt. Ja. Wir müssen hier... Ich möchte mal von einem braunen Getränk. Das aus Boden hergestellt wird. Danach sind sie besonders fleißig. Ein bisschen bitter. Oh, davon habe ich auch schon gehört. Wer von euch hat die besten Ideen? Wir bleiben bei Mirella, sie macht das gut. Zusammen haben wir immer sehr gute Ideen. Ja, Teamwork ist unsere Stärke. Ihr wollt was von mir haben? Dann verdient es euch! Wir wollten ja tauschen. Nee, hier wird gar nichts getauscht. Ihr helft mir gefälligst mit diesem Lumpenpack da draußen. Guck, Drag, was erwartest du denn? Die hören gar nicht mehr auf mich. Die kauen den ganzen Tag nur dieses Trashbad-Kram. Aber da können wir dir helfen. Wir können das Trashbad ja wegnehmen. Ja, wir erlösen dich gerne von dem Trashbad. Dann sind die zumindest nicht mehr so drauf. Hoch in den Wolken mit ihren Gedanken. Das reicht nicht. Wir müssen mich wieder zur starken Anführerin machen. Und ihr könnt das. Ja, ich bin die mit den schlauesten Ideen. Ich weiß, was ihr tun. Und dann könnt ihr dieses Mistzeug mitnehmen. Gut, Rata, wie wäre es denn damit? Wir nehmen das Mistzeug mit. Hä? Und du zeigst den anderen, was für eine großartige Einführerin du bist, indem du uns vertreibst. Aus dem Lager vertreibst. Mit ganz viel Pem, Pem, Pem, Pem, Pem, Pem. Und wir... Aha. Wir werden sehr gefährlich aussehen und dich angreifen, damit die... Nein, die übertreibt man nicht, das merken die nicht mehr. Nein, mit ganz viel Pem, Pem holst du uns raus. Und wir machen nochmal ganz große Schau. Du kannst Schau machen, Ja, du machst so ein bisschen Rauch und so und dann knallen und so. Geht bestimmt. Ja, ja. Wir sind ein bisschen bedrohlich und dann vertreibst du uns. Und dann sehen alle, was für eine tolle Anführerin du bist und wie anführerisch du und machst. Mutig du bist. So mutig, weil du 3 Händler in die Flucht geschlagen hast, die ein schlechtes Angebot gemacht haben. Weil du 3 Händler in die Flucht geschlagen hast, die den Trashbad geklaut haben. Ja, genau das. Sie greift wieder hinter sich in eine Schale und lässt sich mehrere Tierköpfe in den Hals fallen. Sie nickt dabei. Sehr gut. Du bist wirklich die Schlauste. Ja, ist sie. Wir würden doch niemals lügen. Ja. Einzelne einzelne Knochen und Hautfetzen fallen dir beim Essen zwischen die Zähne auf den Boden. Und vor Aufregung kriegt sie ihren Speichelfluss schon gar nicht mehr so richtig geregelt. Und nickt immer zu. Und na dann, ja, so eine gute Idee. Ah, Schreck, Schreck, ist doch ein schlauer Goblin. Ja, das bist du. Das hast du dir sehr gut überlegt, Drack, Drack. Eine sehr gute Idee. Und das mit dem Sabbern solltest du auch weitermachen, dann siehst du noch ein bisschen gefährlicher aus. Und dann hört... Ja. Sehr gute Idee, dass du uns von Gulimwurst hergebracht hast lassen. Das war sehr clever. Und wieder streckt sie ihre Keule euch gegenüber aus und meint dann, kann ich euch vertrauen? Na klar. Ja, natürlich. Wir sind ja vertrauenswürdige Gestalten. Ja, und sehr nett. Und wir befreien dich vom Flashbad. Sehr schlüssige Argumentation. Sie wirft einen Blick nach hinten, guckt euch an, setzt so zum Halbkreis wieder an, um euch wohl wieder erneut zu umrunden und anzugucken. Schüttelt dann aber mit dem Kopf. Meint dann, ich hab keinen besseren Plan. Na fein. Na fein, wir machen das so. Und ihr nehmt den Trashbad. Zeigt nach hinten. Ihr denkt euch was aus. Und dann stürmen wir hinaus. Und der Stamm gehört wieder mir. Genau. Also, großartige Idee, Draka. Ja. Wir rotten uns nochmal kurz zusammen zum Tuscheln. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, ne, weil wir müssen nochmal kurz. Miranda, wie ist das? Kannst du den anderen auch so Ideen in den Kopf setzen? Also, weißt du? Nicht so richtig. Können wir so ein bisschen, glaube ich. Deine eigenen Ideen so ein bisschen? Tatsächlich nicht, ne? Ja, ich glaube, Rena kann das. Also müsste sie, ich kann dir nur das Pech an den Hals wünschen und das nur, wenn ich wirklich wütend bin, das wäre wirklich nicht gut. Nee. Was war Satuarias Herrlichkeit nochmal? Warten Sie. Wir sind über die Zaubersprüche schon wieder nicht mehr sicher. Ja, das macht gar nichts. Ich habe ja hier mein großes Buch. Das große Buch der Zaubersprüche. Aha. Also, das war... Nee, Moment, halt, das ist gar kein Fluch. Halt, stopp. Nee, das ist ein Zauber. Ja. Aber ich muss den nochmal... Der steht natürlich woanders. Und zwar weiter hinten. Ein Schönheitszauber, der für die legendäre Attraktivität der Hexen und ihre Verführungskünste verantwortlich ist. Ist er noch? Große Gier? Nee, das hilft. Was ist da unten runter? Was ist das da? Das mit M. Motorikus, das ist Telekinese. Ist auch schon mal ich habe halt nur Radau und dann hauen sie sich gegenseitig ins Gesicht. Ich glaube nicht, dass das hilft. Nee, dass unsere Besen die Radau machen. Stimmt. Also du könntest da so ein bisschen mit dem Dreck in der Gegend rumwirbeln, während wir rausstürmen und sagen, hoho, wir haben den Kraschbad. Ja, oh. Ja. Und dann kommst du Drack rausgerannt und schwingst deine Keule und schlägst nach uns. Und dann rufen wir, oh nein, die große Drack und verschwinden. Wir fliegen. Ja, wir verschwinden mit viel Tamtam. Noch mehr Tamtam! Noch mehr Tamtam! Tam! Was, wenn wir mit ein bisschen Radau eventuell noch andere Sachen durch die Gegend fliegen lassen? Ja, alles, was ihr könnt, dann haut alles raus. Deine Krähe kann auch noch rumtamtam. Ja, der kann auch noch Tamtam machen. Lass mal alles raus, alle Aggressionen, die ihr jetzt gesammelt habt. Hexengalle ist doch, wenn du jemandem was entgegenspuckst. Ja, ne? So eine Säure. Ja, oder so eine Säure. Ja, war Hexengalle eine Säure? Ich glaube schon. Ich kann mich hinstellen und sagen, und du kriegst eine Warze, und du kriegst eine Warze, und du, und du, und du, hier hast du eine Warze umsonst. Aber ich höre auch nur so harmlose Gestalt und plötzlich sind wir nicht mehr so furchteinflößend, wie wir eigentlich sein wollten. Doof. Und ich kann in ihre Gedanken blicken, aber das hilft ja nicht. Das ist halt die Frage, kannst du mit Gedankenblicken auch eigene Gedanken übertragen? Da kann ich nur reingucken, ist Hellsicht. Nur blicken in dem Moment, aber nicht... Ja. Und Odem Arcanum ist doch auch nur so ein Stück weit in die Zukunft sehen, ne? Odem? Odem, also ist ja ein Atem eigentlich. Also Odem Hexengalle ist, genau, ist Verätzung, aber nicht um irgendwen zu töten, genau. Dann Odem Arcanum. Ich könnte ein bisschen ein paar Goblins verätzen. Odem Arcanum ist mehr so, es ist Richtung Magie erkennen. Drag, Drag, hast du vielleicht noch einen Schnaps da? Und sie dreht sich um. Steuert zielgerichtet eine alte, vermoderte Holztruhe an, schmeißt den Deckel auf, der komplett abfliegt, der gar nicht mehr durch Scharniere irgendwie gesichert ist, oder vielleicht es mal war, aber jetzt nicht mehr. Oh, krack, krack. Wühlt rundherum, es klimpert und klappert, und sie zieht eine Flasche raus, eine sehr bauchige Flasche, mit einem trüben Inhalt. Hier, das... weiß ich nicht. Wird schon reichen. Irina? Du hast ja bestimmt mal bei den Schaustellern gesehen, wenn die so Feuer spucken. Du nimmst Schnaps in den Mund gleich draußen und dann nehmen wir die Kerze mit und dann spuckst du das in die Luft und dann sieht das aus, als könntest du Feuer spucken. Das ist besonders bedrohlich. Und ich warum mache ich das? Tamtam. Ach, okay. Und ich fange schon mal an, die Kerzen zusammen zu suchen und denke mir beim Anblick der Kerze, dass bei Renas Glück die ganz bestimmt ausgeht, und dann nehme ich mir drei Kerzen und bündel die zusammen. Und dann gucke ich mich um, ob es irgendwo in der Höhle Feuer gibt. Ja, es gibt ein offenes Feuer da schon. Und dann kann ich, dann gucke ich nochmal kurz zu Draktrak, bevor ich mich ganz langsam in Richtung des Feuers drehe und versuche, die Tochter anzuzünden. Sehr gut, sehr gut. Sollen wir das Feuer vielleicht üben? Oder nein? Nein, ich muss nein. Einfach. Du das musst du das im Affekt funktionieren jetzt. Gib dir Mühe. Okay. Du musst ja schon ein bisschen durch die Zähne durch, damit das so Nebel macht. Ja, ich habe zu viel Spucke dafür. Das kann ich nicht so gut. Ja, da vermischt sich der Schnaps. Ich drücke Mirena die Kerzen, die so ein Bündel sind, in die Hand, damit sie die tragen kann, damit ich sie nicht tragen muss. Fall nur wieder hin. Dankeschön. Ich habe hier auch, da ich immer meine Schminke dabei habe, könnte ich uns alle ein bisschen dunkel um die Augen malen, damit wir böse aussehen. Und bevor Mirella irgendwas Kluges sagen kann, stecke ich einfach einen Finger in meinen Schwarz und pinsel ihre Augen an. Jetzt sieht sie aus wie ein Panda. Ja, wie toll. Du hast nicht mal einen Spiegel, du siehst wunderbar aus. Miranda, willst du auch? Nein, danke. Nein, ich fühle mich bedrohlich genug. Traktor. Ich male mir selber ein bisschen Kriegsbemalung ins Gesicht. So zwei Streifen. Traktor beäugt das sichtlich interessiert, was ihr da macht, lässt euch aber gewähren, mustert euch weiter und hat so einen leicht rätselnden Blick. Und wird, umso mehr ihr euch vorbereitet, so ein bisschen unruhiger. Jo, dann sind wir fertig. Sind wir fertig. Eure Vorbereitungen sind fertig. Ihr wisst, was ihr tun wollt. Ja. Tam-tam. Tam-tam. Tam-tam. Wir müssen ruhig ein bisschen aufpassen wegen der Schweine, ne? Nicht, dass die durchdrehen. Aber ist das nicht besser, wenn sie durchdrehen? Mhm. Dann ist es noch mehr Tam-tam. Die drehen gegen uns durch. Ja, also vielleicht... Wir könnten auch einfach auf den Besen durch die Gegend fliegen. Dann kriegen die Schweine uns nicht. So aus der Höhle raus und dann schon im Kreis wirbeln, damit wir Staub aufwirbeln. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, und dann versuchen wir das mit dem nichts anzubrennen, aber mit dem Feuer, und dann schreien wir rum und lachen laut. Und Und dann kannst du Draktrak uns vertreiben. Ja, das mache ich. Ich vertreibe euch drei. Aber nicht durchschlagen, ne? Sie hebt kurz die Keule an und meint, Na gut. Dann schmeiß mir das den ganzen Trashbad über das Lager und deine Goblins werden nie wieder aufstehen, weil sie so bedudelt sind. Ist das eine Drohung? Nein, nee, das ist nur unsere Absicherung, dass du nicht zuhaust. Sie senkt den Kopf etwas. Ihr scheint das nicht so ganz zu gefallen. In der Lage zu sein, dass sie von euch so ein Deal eingehen muss. Mit euch so ein Deal eingehen muss. Aber es kommen nicht mehr wieder Worte. Sehr gut. Gut. Dann schnappen wir uns den Trashbart. Dann schnappen wir uns jetzt den Trashbart. Ja. Wer trägt den Trashbart? Ich trage den. Okay. Sie stackst auch dahin. Sie streckt ihn dir sogar entgegen. Ich nehme den und dann stopfe ich ihn da, wo die Kerzen waren, stopfe ich ihn so. Nimm noch welche extra und verteile die auch, und falls es was verloren geht. Richtig, dann teilen wir das so ein bisschen und jeder hat so ein bisschen Trashbart in seinem großen Rucksack. Wir haben ja alle große Rucksäcke dabei. Und es ist echt viel Trashbart. Also es ist so, als ob als ob irgendwie wirklich den ganzen Vorrat der Händler komplett einfach mal verkauft oder abgenommen, also er hat ja gesagt verkauft hätte. Und die Frage ist dann, was hatten die Goblins zum Eintauschen für einen ganzen Sack Trashbart? Naja. Hoffentlich hat es sich für ihn gelohnt. Hoffentlich. Ihr könnt ihn ja nicht mehr fragen. Es ist ja mit seiner Zunge wahrscheinlich immer noch schwierig. Wird er wieder normal irgendwann? Tja. Werden wir nie herausfinden. Nie. Miranda, nimm doch hier mein Parfüm. Das kannst du so ein bisschen, wenn wir über die Goblins fliegen, ein bisschen versprühen. Die fanden den Duft auch so eklig. Ja, natürlich. Gute Idee. Ich nehme dann das Parfüm. Durchwächtern geht los. Ja. Und Jagdgang. Gut. Wie fangen wir an? Wir gehen jetzt raus und machen ein bisschen Tamtam. Und dann kommst du kurz danach rausgestürmt. Schwingt deine Keule in der Luft und wir rufen, oh nein, die große, große Drack, Drack. Wir haben Angst. Das klingt gut, daran kann ich mich gewöhnen. Ja. Und wir müssen aber erst durch das Stück, wo wir kriechen müssen. Ja. Müssen wir erst kurz raus und dann geht's los. Also machen wir uns auf den Weg. Ja, du kommst raus, wenn du hörst, dass es sehr laut und sehr tramtram ist. Ah, ja, Tamtam. Ja, und dann kommst du. Erst Tamtam, dann du. Tamtam, dann ich. Ich, Tamtam. Ja. Nein, Tamtam, dann ich. Ja. Ja, gut. Los, los. Los, ich will meinen Stamm wieder haben. Gut, also machen wir uns mit dem Besen bewaffnet. Und sie haut immer mit dem Stock immer auf den Boden und meint, Tamtam, Tamtam, Tamtam. Am Ende ist sie dann doch nur ein Goblin, also lieber schnell los. Um sie nicht noch weiter zu verwirren. Genau. Achso, ich nehme einen Schluck von diesem wunderbaren Schnaps, also ohne ihn zu schlucken. Ich nehme mir einfach den Mund voll damit. Ich hätte gerne eine Körperbeherrschungsprobe von dir. Was ist nochmal Körperbeherrschung? Die Idee war an sich gut. Ja, Konstitution, K.O. Ganz noch ein Stück weiter rechts. Achso, nur Konstitution? Oder soll ich irgendwelche mehreren Werte? Oder warte mal. Ja, es gibt Körperbeherrschung. Nee, wir machen das. Mir ist noch ein besseres eingefallen. Ich hätte gerne von dir eine Sinnesschärfeprobe. Sinnesschärfe. Warum willst du lieber Sinnesschärfe? K-L-I-N-I-N. K-L? Ich habe doch kein K-L. Warum willst du gerade das haben? Aber ich... 17. Oh, fuck. Ja. Wo ist denn meine Sinnesschärfe? Jetzt weißt du gar nicht, was... Wo ich... Die ist hier bei Körperbeherrschung. Ach so, okay, 5. Nöp, das wird nichts. Machen wir nochmal die anderen beiden. 16. Auch nicht. Was ist das für ein Würfel? 9. 9. Eins von dreien hat geklappt. Habt ihr mal Schwedenbitter getrunken? Was? Schwedenbitter. Noch nie. Nie. Seid froh, weil wenn ihr das trinken würdet, würdet ihr das schmecken, was jetzt Mirena gerade eben versucht hat, zumindest im Mund zu behalten. Das Zeug, was die da euch gegeben hat, ist so bitter, hat eine leicht dunklere Farbe, ist flüssig bis, ja, also vorher schütteln wäre wahrscheinlich noch ganz gut gewesen, aber das Zeug ist so bitter, dass du dass du, also dass du eigentlich gerade froh sein kannst, dass deine Sinne gerade eben nicht so geschärft sind, dass du das Zeug so innebehalten kannst. Oh, aber länger wird das auch nicht sein. Also du kannst das Zeug erschmecken, du kannst es gerade eben im Mund behalten, aber länger als ein paar Sekunden, dadurch, dass das so bitter ist, Okay. Schnell, ja. Aber sind wir schon draußen? Wo sind wir? Wir sind noch in der Höhle. Auf dem Weg würdest du es, denke ich mal, dadurch dann nochmal ausspucken wollen. Also ja. Dann spucke ich das mal wieder aus und war nicht so gut. Es ist vorzüglich. Ja, das würde ich jetzt auch laut sagen nochmal. Das war vorzüglich. Lass uns schneller gehen. Ihr habt den Sack im Gepäck, macht euch wieder diese seltsame Höhle entlang, hört immer leiser werden, das Tum, Tum, Tum, Tum, Tum. Und seid dann wieder an dem Müllberg vor der Höhle und könnt euch wieder einzeln da durchquetschen. Könnten jetzt auch einfach gehen. Nein, wir machen ihren Tamtam, sonst kommt die uns noch hinterher. Okay. Das heißt, wir quetschen uns da wieder durch. Okay. Oh. Ihr quetscht euch nacheinander wieder durch. Und die letzte von euch, die sich dann durchschlängelt, berührt die Stelle, wo ihr vorher schon was... ihr hattet ja das Problem, ich glaube Miranda hatte ja Probleme, sich da durchzuwiegeln. Hat dann was weggezogen und ihr war dann so komisch und so. Und der ganze Berg hat dann irgendwie ganz komisch schon gewackelt. Und das war, wo das letzte Stück was gefehlt hat. Und gerade wo du also in dem Fall Mirella macht sie als letztes durch, zieht das Bein so nach und dieser ganze Haufen von Mistkram fällt in sich zusammen in einem großen Getöse und ihr steht da jetzt mitten im Lager, vor euch fällt dieser Berg in sich zusammen, der irgendwie mühsam aufgeschichtet wurde. Im Umkreis seht ihr halt mehrere Schweine, ihr seht Gudinburs, der inzwischen auch sich hier erstmal getrockneten Trashbad reinfährt und die anderen hängen da auch an so einem sehr schlecht organisierten Feuer. Und es macht halt diesen Radau-Radatz und dann steht er da jetzt. Los! Ich schwinge mich auf meinen Besen. Alle auf den Besen schwingen und dann machen wir Radau. Ja. Noch mehr Tamtam. Ja, haben wir schon Radau gemacht. Ein besseres Opening könnten wir uns nicht wünschen. Wir müssen jetzt so ein bisschen durch die Gegend flitzen. Ich hoffe, es gibt einen Ausgang. Ja, ich auch. Also für Sie. Jetzt machen wir Tamtam. Ich schreie, haha, wir haben den Trashbad. Wer könnte uns jetzt noch aufhalten? Und dann immer schön im Kreis um die herum, damit sie richtig schön Angst bekommen. Ich hätte gerne noch eine Fliegenprobe von euch dreien. Eieieiei. Ihr hattet doch irgendwo, oder hattet ihr das denn? Hattet ihr Fliegen? Ihr hattet doch irgendwo Fliegen. Ja, wir haben Fliegen. Körpertalente gibt es. Ja. Oh, ich fliege bisher sehr toll. Ich auch, ich habe sogar nur 5. Oh, ja, sogar eine 1 habe ich. Oh, Meisterflugfliegerin. Du musst ja auch spucken während der. Ja, meine Flugkünste, ich fliege Pirouetten und Saltos. Und ich habe sogar eine 1. Ich nicht. Ich hatte auch eine 1. Also ich habe auf GE habe ich eine 1 und den mittleren konnte ich ausgleichen. Alles gut. Okay, dann Mirena und Miranda, gib mir mal eine fancy Beschreibung, was ihr tut. Und Mirella leider nur eine normale Beschreibung. Nicht ganz so over the top. Also ich fliege super schnell im Kreis, sodass den Goblins schwindelig wird, wenn sie versuchen, mir hinterher zu gucken. Manchmal schleife ich so ganz nah am Boden entlang, damit noch ein bisschen vom Wind so ein bisschen Müll mitgerissen wird und Staub aufgewirbelt wird. Und sich zusammenbrodelnden Tornado, den ziehe ich dann nach oben, weil ich mich in einer Pirouette über Feuer das Rauch den zusammendrehe und dann macht man so Ellipsen, die von unten nach oben gehen und wir geben uns richtig Mühe, den richtig Angst zu machen und laut zu rufen, juhu, der Trashbart. Ich bin zufrieden damit, dass die beiden ihr Talent endlich entdeckt haben. Im Radau endlich, machen. Endlich. Endlich machen wir alle Radau. ich schwebe eher so Richtung über diese Balustrade hinweg, so dass man dann auch wieder gehen könnte bald, aber nicht so aufregend. Ich probiere mit diesem Feuer, wenn ich schon da bin, weil das Fliegen so gut klappt. Das kann ich quasi Gott. Ohne Hände. Oh Gott. Und dann nehme ich den Mund voll mit diesem leckeren Getränk, halte mir die Kerzen vom Mund und kann ich dabei so ein bisschen unauffällig noch ein bisschen Motorikus zaubern, damit auch das alles schön raussprüht gut. In die Richtung, in die ich will. Gut. Dann mach mal bitte ein. Du kannst Motorikus gerne zaubern. Wobei, ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob es da irgendwas gäbe, was das verhindern soll, könnte, aber ich glaube es jetzt nicht. Was willst du denn? Also, es geht darum, unbelebte Gegenstände telekinetisch anzuheben oder zu bewegen. Also ich möchte ja eigentlich einfach nur diesen Schnaps zielgerichtet auf die Kerzen sprühen in einem feinen Nebel, damit ein Feuer entsteht. Also so ein fieser Feueratem quasi. Und da ich nicht wirklich geübte Feuerspuckerin bin, will ich mir magisch nachhelfen, dass das auch klappt. Ach so, okay. Also willst du das so ein bisschen in die... Ah, okay. Dann zauber das doch mal. Eine Probe auf Klugheit, Fingerfertigkeit und Körperkraft. Und du müsstest für die Aktivierung 4 Astralpunkte ausgeben. Und wie viele habe ich noch? Achso, 33. Ja. Weil Astralpunkte habt ihr noch gar nicht irgendwie verwendet, so irgendwie groß. Nee, ja. Weil wir auch die ganze Zeit nicht zaubern. Oh. Oh, das war... Nope. Nope. Na gut, ich glaube, ich zünde mich mal an. Also... Es hat absolut nichts geklappt. Gut. Nimm also mal den anderen Würfel. Katze? Hattest du irgendeine 20 dabei? Nee, ne? Nein, keine 20. Aber es waren alle zu hohe Werte. Also die Astralpunkte gehen dir trotzdem flöten. Du versuchst das Ganze noch in die vorzubereiten. Mehr, aber vielleicht kann ich ja trotzdem, also spucken kann ich ja trotzdem, ne? Ja, spucken kannst du trotzdem. Das fizzelt halt, dieser Spruch fizzelt halt so ein bisschen aus. Und du... machst dann trotzdem deine Feuershow und machst so, willst du wie so ein Drache so tun oder willst du runterspannen? Was willst du genau? Ich versuche natürlich irgendwo hin zu speien, wo keiner ist, also zumindest nicht meine Schwestern, also speie ich so ein bisschen irgendwie mal in die Luft. Okay. Und das Zeug schmeckt nach wie vor unglaublich bitter, als du das machst und du spuckst den ganzen ekligen Kram auf die Kerze und spuckst dir damit eigentlich nur die Hand mit dem bitter riechenden Zeug voll. Das Zeug brennt einfach nicht, es schmeckt nur richtig scheiße. Rotzt sich damit voll. Und ihr drei hört währenddessen aus dem Müllhaufen, der niedergegangen ist, Tim, Tim, Tim, halt, weg mit euch! Es ist so eine kleine Goblin-Faust mit der... Oh. Der Baby-Katzen-Alarm-Tablette. Nein, das ist so dramatisch. Sie stößt ihre Faust durch diesen Unrat-Berg mit der Keule und meint dann noch, ja, hinfort mit euch! Ah, sie haben das Transport geklaut! Ah, oh nein! Die große Drag-Drag! Nein, wir haben schon so viel von ihr gehört, sie ist so gruselig! Heute mächtig! Schnell weg! Schnell! Die Goblins sitzen an ihrem Feuer und meinen dann nur so strecken ihre Finger so in den Himmel. Machen Wurst. Sind wohl gar nicht irgendwie, also finden das cool, aber machen irgendwie nichts. Und hängen da so und die Schweine sind aufgeregt, die rüffeln und laufen so umher und können ja nicht so wirklich hochgucken und schnüffeln eher den zusammengebrochenen Berg an und die Faust schimpft weiter aus dem Dreckberg da und meint, hört fort mit euch! Ich bin die mächtige Dreck, ihr Blöden! Händlerinnen? Weibsbilder hätte sie rufen können. Mhm. Das wäre schön gewesen. Aber ja, wir folgen ihr. Schwächern, wir können schnell! Bevor ich aus dem Berg herauskomme. Ja, dann sind wir nämlich komplett aufgeschmissen, wenn erst die große Drack-Drack aus dem Berg rauskommt. Ja. Wenn sie erst ihr Gesicht zeigt. Oh nein, ich habe schon so Angst. Ja, folgt Drack-Drack der großen Führerin, wenn ihr ein guter Goblin seid. Die Goblins liegen immer noch nieder. Lachen noch mehr eigentlich. werden aber wahrscheinlich irgendwann bemerken, dass denen ihr Stoff geklaut wird oder fehlt oder sie zu wenig haben. Und weiter schimpft Drack-Drack aus dem Müllberg, versucht sich irgendwie da raus zu befreien, kriegt so den Oberkörper raus und wettert weiter irgendwelche Flüche euch entgegen. Kann sich aber da nicht so ganz draus befreien. Und ihr hättet freie Fahrt wegzufliegen. Tun wir. Wir fliegen jetzt weg. Ja, wir halten die Show noch ein bisschen aufrecht. Ja, und dann. Wie toll Drack-Drack ist und verschwinden. Damit sie es auch hört, jetzt wo der Kopf draußen ist. Ja. Und auch sieht, wie toll wir sind, das getan haben. Und dann hauen wir ab und fliegen in Richtung Wald. Weil wir im Wald verschwinden müssen, damit uns keiner sieht.